willkommen und einen wunderschönen Samstagabend. Schön, dass so viele heute den Weg hierher gefunden haben zu der Podiumsdiskussion zum Stand feministischer Kämpfe. Diese Diskussion ist ein Teil einer Kampagne von der radikalen Linken Make Feminism a Threat Again. Und hier möchte ich gleich zu Beginn aufmerksam machen auf den Höhepunkt dieser Kampagne, und zwar eine Demonstration am Vorabend des Internationalen Frauenkampftages. Treffpunkt ist am 7. März um 18 Uhr, Landstraße, U3-Landstraße. Es ist so, dass die ersten Reihen Flip-Block sein werden. Und ab dem, wie nennt man das, hochtransparent, ist es dann open for all gender. Sagt es euren Friends, kommt hin, genau. So viel dazu. Wie immer auch zu Beginn der Veranstaltung der Hinweis auf die Benutzung von Social Media. Es darf sehr, sehr gerne mitgetickert werden, mitzitiert werden von dieser Veranstaltung. Nur bitte davon abzulassen, Co-Referate zu halten bzw. Teilnehmerinnen hier zu bashen. Freudige Überraschung hat uns noch ereilt heute, und zwar hat eine Genossin, die aktiv war bei der Frauenbewegung in Rojava, noch spontan zugesagt. Grundsätzlich wollen wir uns heute auseinandersetzen mit dem Stand feministischer Kämpfe. Es ist so, dass immer öfter man das Gefühl hat, dass feministische Praxis und Organisation nicht mehr ein fixer Bestandteil linker Politik zu sein scheint. In vielen Fällen reicht ein rosa Sternchen, um zumindest nach außen hin zu transportieren, auch gegen das Patriarchat zu sein. Hingegen hält sich aber das Gerücht einer herrschaftsfreien Linken, die gut ist und die quasi alle Ismen schon hinter sich gelassen hat, hartnäckig. Das Patriarchat kann aber nicht durch akademische Analysen oder rosa Sternchen auf Flyern allein zurückgeschlagen werden, da es sich durch all die Bereiche unseres Lebens zieht und nur in Verbindung mit der Kritik an Rassismus und Kapitalismus betrachtet und schließlich auch bekämpft werden kann. Gerade jetzt, da politisch unkorrekt zu sein, wieder sexy zu sein scheint, biologistische Standpunkte, die die Marginalisierung feministischer Kritik der Dekonstruktion von binären Geschlechterbildung in die Schuhe schieben und eine Wiederherstellung des feministischen Subjekts, also der echten Frau unter Anführungszeichen, fordern, werden wieder en vogue. Gerade jetzt muss feministische Kritik wieder ganz oben auf die Tagesordnung. Wir wollen heute Abend einen Raum eröffnen, um grundlegende Fragen zu diskutieren. Wie steht es um feministische Kämpfe? Wo sind die Stimmen feministischer Gesellschaftskritik und feministischer Organisation in Zeiten dieser kapitalistischen Krise und dem Aufstieg reaktionärer Ideologien? Ist eine feministische Debatte am Punkt einer Kritik der eigenen Reihen stehen geblieben? Verläuft sich linke feministische Praxis im Finden immer weiterer Widersprüche von unterschiedlichen Positionen und Identitäten? Diese und weitere Fragen wollen wir heute Abend diskutieren, wobei klar ist, dass im Hinblick auch auf die Breite der Themen vieles vielleicht heute zu kurz kommen wird, vieles an der Oberfläche bleiben wird, aber dennoch ist es wichtig, den berühmten Stein mal wieder ins Rollen zu bringen und weitere Debatten anzustoßen. Und das wollen wir heute machen mit unserem Podium. Vielen Dank euch, dass ihr gekommen seid und euch Zeit genommen habt, mit uns zu diskutieren. Mit dabei sind die AG Feminism Unlimited von der Interventionistischen Linken in Berlin, ganz zu meiner Linken. Dann eine Genossin von Top Berlin, laut Eigenbeschreibung eine kommunistische Gruppe gegen alles Böse. Und Top Berlin ist organisiert im ums ganze Bündnis, die Kollegin zu meiner Rechten. Dann ist noch hier eine Kollegin von der Mädchenmannschaft. Die Mädchenmannschaft ist ein deutschsprachiger Blog, ein deutschsprachiges Blog, egal, ein Blog, der sich mit verschiedenen Themen aus feministischer Perspektive auseinandersetzt. Und dann schließlich noch die Genossin, die bei der Frauenbewegung in Rojava aktiv war. Magst du dich vielleicht kurz mal selber vorstellen? Okay. Mein Name ist Yvonne und ich war jetzt ein Jahr in Rojava und habe mir da mit den Frauen die Frauenorganisierung, also ich habe versucht zu verstehen und mitzuarbeiten und habe auch noch teilgenommen im Genealogiekomitee und im Moment arbeite ich auch für das Genealogiekomitee. Und Genealogie heißt sozusagen auf Kurdisch die Wissenschaft der Frau und da geht es einfach darum, die wissenschaftliche Fundierung auch nochmal von der Bewegung zu klären. Vielen Dank und schön, dass du da bist. Kurz zum Ablauf der heutigen Diskussion. Wir werden am Podium diskutieren, uns austauschen und anschließend habt ihr dann auch die Möglichkeit, eure Fragen bzw. Anmerkungen zu deponieren. Hier nochmal ein kurzer Hinweis, wir werden diese Veranstaltung aufzeichnen. Also wenn ihr dann im Anschluss nicht möchtet, dass eure Stimme verewigt wird, dann bitte vielleicht kurz vor eurem Statement das auch kundtun. Gut, ich möchte gleich mit dir beginnen und der Mädchenmannschaft. Ihr betreibt euren Blog sehr erfolgreich seit 2007, 10 Jahre. Was war eigentlich der Gründungsmoment für den Blog? Also welches Ziel habt ihr verfolgt? Wo liegen eure Schwerpunkte? Und haben die sich eigentlich, weil man kann ja jetzt schon auf 10 Jahre zurückblicken, kann man da irgendwie bemerken, dass sich das signifikant verändert hätte? Ja, sehr. Also 2007 wurde der Blog halt gegründet von drei Kolleginnen, die nicht mehr dabei sind. Mädchenmannschaft war ursprünglich so ein Alpha-Feminismus-Projekt, was irgendwie auch ja, in der Zeit damals irgendwie ganz gut in den Rahmen passte. Und wir sind aber mittlerweile schon in der dritten Besetzung, würde ich sagen. Also es gab 2012 einen großen Wandel in der Mädchenmannschaft, wo also alle Ursprungsmitglieder ausgestiegen sind, weil es eben auch ja, unter anderem eigene Interessen gab, die man verfolgt hat oder auch andere Lebenspläne, aber auch politisch, dass man sich nicht mehr ganz so einig war über die alte Richtung, weil sich der Blog schon gewandelt hat im Laufe der Zeit von Alpha-Feminismus hin zu intersektionalen Feminismus. Und magst du kurz erklären, was Alpha-Feminismus heißt? Alpha-Feminismus, also eigentlich Pop-Feminismus, ne? Also die Ursprungsidee war, Feminismus muss wieder irgendwie anschlussfähig sein, Spaß machen. Es muss auch gezeigt werden, dass irgendwie Anschlussfähigkeiten für den Mainstream bestehen. Also auch wirklich, für den Zeitraum auch wichtige Einstiegsdrogen. Aber im Laufe der Zeit hat sich halt die Blogosphäre im deutschsprachigen Raum auch gewandelt. Das heißt, es ging nicht mehr nur um Feminismus, es ging auch um andere Diskriminierungsformen. Also auch Rassismus wurde immer mehr zum Thema, Klassismus und verschärfter wurde auch der Ton, also dass uns dann auch vorgeworfen würde, wir würden uns halt immer mehr abspalten, immer mehr in diese antirassistische Richtung einschlagen und so halt immer mehr die Anschlussfähigkeit verlieren und LeserInnen einfach verprellen und da gab es dann so ein paar Kämpfe, wobei ich sagen muss, dass heute das meiste, was wir damals diskutiert und gemacht haben, eigentlich heute schon Common Sense ist, aber damals war das halt irgendwie so, also Feminismus alleine müsste doch jetzt mal reichen, wir können ja nicht noch 10 andere Fässer aufmachen und ich glaube, dass auch die Themen, die wir damals vertreten haben, also die waren für damals irgendwie skandalös teilweise und heute ist es irgendwie Usus und man hat sich relativ gut drauf verständigt. 2012 im Prinzip dann nochmal so eine Neuordnung. Ich bin seit 2011 dabei, also ich bin kein Gründungsmitglied. Und im Moment sind wir ja, so über 10 Autorinnen, auch aus verschiedenen Städten. Wir organisieren uns primär online, also das heißt, wir treffen uns auch nicht ständig in real life, sondern müssen das meiste halt irgendwie dann ja, Skype, E-Mails, Facebook irgendwie regeln. Und es ist halt auch ein ehrenamtliches Projekt, also teilweise auch sehr prekär betrieben, weil wir das alles in unserer Freizeit machen. Aber schon halt durch die Reichweite, die wir haben, irgendwie so ein bisschen Verantwortung auch zugetragen bekommen. Und ich finde auch schon viel an Serviceleistungen liefern dafür, dass wir das alles eben pro bono machen und auch gegen Widerstände, die uns natürlich immer wieder begegnen. Ja, und ich sag mal, ja, wir stehen eigentlich stellvertretend auch so ein bisschen für das, was eben Blogosphäre oder Netzfeminismus einfach auch ausmacht, also auch schon neben dem, ja, Gedanken der politischen Verantwortung, die man hat, dass man sich schon auch so einen eigenen Raum im Internet schafft, wo man eben Themen ansprechen kann, die anderswo nicht angesprochen werden können oder auch mal Dinge kritisieren ja, und da vielleicht auch mal einen auf den Deckel für kriegen. Und ja, das, was wir machen, ist selber immer im Wandel unterlegen. Also wenn wir auch heute manchmal Texte angucken von vor 5 Jahren, denken wir, oh, heute würden wir das nicht mehr so machen. Also dass es auch ständig so einer Prozesshaftigkeit unterworfen ist, wo wir natürlich uns auch mitentwickeln. Also ja, weil, ich sag mal, die Diskurse entwickeln sich ja auch weiter. Und teilweise gibt es dann auch Grabenkämpfe mit anderen feministischen Kampagnen. Dann schließt man sich wieder zusammen. Also das ist immer so ein ja, ne, ständiger Austausch, auch nicht immer nett. Aber ich glaube, das ist auch einfach wichtig, sich aneinander zu reiben, damit sich überhaupt auch eben Diskurse entwickeln können und man eben nicht nur, ja, wir haben uns alle lieb und ist total wichtig und wir machen jetzt einfach mal alles zusammen, sondern dass man auch wirklich schon ja, kritisiert gegenseitig, auch vielleicht mal als Korrektiv irgendwie ein bisschen dient, also auch uns gegenüber, also das dass man da eben nicht in so einer Blase einfach vor sich hingammelt, sondern dass man da schon irgendwie im Austausch ist und auch guckt, was an Bewegung ist. Aber wie gesagt, Streitereien gibt's, finde ich auch sehr wichtig, kann auch ruhig so bleiben. Vielen Dank. Ja, mit der sogenannten berühmt-berüchtigten Blase werden wir uns heute eh auch noch auseinandersetzen. Meine nächste Frage wäre an Feminism Unlimited. Ihr setzt euch mit eurer Kampagne vor allem auch mit Antifeminismus von rechts auseinander. Weshalb habt ihr überhaupt diese AG ins Leben gerufen? Wie und vielleicht kannst du auch noch kurz dazu sagen aus der eigenen Praxis, wie artikuliert sich denn dieser Antifeminismus von rechts? Ja, vielleicht kurz zur Korrektur. Also ich selbst bin in der Antifeminismus von Rechts AG der JL Berlin und Feminism Unlimited ist ein Projekt, was aus dieser AG hervorgegangen ist, zusammen mit unserer queerfeministischen AG, aber auch zum Beispiel zusammen mit der Gruppe SheClaim, das ist auch eine Berliner feministische Gruppe. Und es ist ein Projekt, wo perspektivisch wir hoffen, dass sich mehr Gruppen und Einzelpersonen anschließen. Also kein reines IL-Ding. Okay, sorry. Alles gut. genau, also unsere Perspektive ist so ein bisschen, dass wir es aktuell mit einer gesamtgesellschaftlichen Diskursverschiebung nach rechts zu tun haben. Das bedeutet, antifeministische und rassistische Positionen werden wieder sagbarer. Wir führen das darauf zurück, dass die Krise des Kapitalismus so seit vielen Jahren voranschreitet, neoliberale Deregulierung und so weiter, führen zu einer allgemeinen Unsicherheit und darin gibt es eine Strömung, die neue Rechte, die wir im rechtsextremen Spektrum verorten, die auf diese Krise jetzt eine identitätspolitische Antwort geben will. Das bedeutet, wir sagen, es gibt so eine Art Marsch der 68er durch die Institutionen, so einen omnipotenten Staatsfeminismus oder auch eine Homolobby, die eben versuchen, die heterosexuelle Kleinfamilie abzuschaffen. Die heterosexuelle Kleinfamilie ist ganz wichtig für die neue Rechte, weil hier zum einen so weiße Kinder reproduziert werden und zum anderen so Tugenden, Sitten, Traditionen weitergegeben werden, auch Geschlechternormen. Und das wird jetzt aus Sicht der neuen Rechten eben vom Feminismus bedroht durch Aufklärung über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt an Schulen, über so eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts, aber auch über die Infragestellung der heterosexuellen Kleinfamilie als einzige Norm. Und auf diese Weise versuchen die Neurechten eben zu sagen, die Krise, die allgemein empfunden wird, ist eben nicht zurückzuführen auf eine Krise des Kapitalismus oder auf den Kapitalismus allgemein, sondern es würde sich eben um eine Identitätskrise handeln, um einen allgemeinen Werteverfall. Und deswegen müsse man sich vor allem gegen den engagieren, zusammen übrigens immer auch mit Migration. Also wir sagen, diese ganzen feministischen Initiativen haben zu einem Geburtenrückgang bei weißen Frauen geführt und gemeinsam mit einer gestiegenen Einwanderung aus vor allem muslimisch geprägten Ländern in den vergangenen Jahren würde das zu so einem Austausch der Gesellschaft führen, was eben das Gefühl der Unsicherheit nochmal verstärken würde durch so eine vermeintliche Maß- und Regellosigkeit der Gesellschaft. Außerdem gibt es Versuche, den Feminismusbegriff von rechts zu vereinnahmen. Das sieht man bei der Identitären Bewegung ganz gut, die ja auch in Österreich sehr aktiv ist, wo sich nämlich dann weiße Cis-Frauen vor allem im Internet sehr gut positionieren und zum einen eben so Geschlecht als was ganz Natürliches darstellen und Mutterschaft auch als so ein Ziel eines jeden cis-weiblichen Lebens irgendwie da hinstellen wollen. Und sie sagen dann, ja, also unser Feminismus besteht darin eben, dass schwarze Männer nicht mehr in die EU einreisen dürfen, weil wir unsere weißen Frauen schützen müssen. Oder auch, dass sie sagen, also Vollzeitmütter würden ja diskriminiert werden, dagegen muss man sich dann vermeintlich feministisch einsetzen. Und es gibt der Identitären Bewegung so ein sehr modernes Auftreten, also dass sie sagen können, hier schaut, wir haben doch Frauen in unseren Reihen, wir sind gar nicht rückwärtsgewandt, darauf darf man auf gar keinen Fall reinfallen. Und die dritte Entwicklung, die wir beobachten, sind eben rassistische Initiativen bei Frauen, die häufig als Feministinnen gehandelt werden, zum Beispiel, prominentes Beispiel Alice Schwarzer, die eben immer wieder vom Scharia-Islam spricht, der vor allem jetzt Deutschland überkommen würde und allen Frauen grundsätzlich jegliche Rechte absprechen würde. Und das sind so Entwicklungen, wo wir gesagt haben, okay, es wird Zeit, gesamtgesellschaftlich so einen Kampf zu führen, um Deutschhoheit, auch um gesamtgesellschaftliche Zustimmung und dabei so ein bisschen zum einen aufzuklären gegen antifeministische Mythen, also dieser neurechten Krisenerzählung so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzunehmen, aber auch für einen emanzipatorischen Feminismusbegriff zu kämpfen und gleichzeitig eben weiterhin eigene feministische Forderungen zu erheben. Also nicht dabei stehen zu bleiben, den Status quo zu verteidigen, was ja bei linken Kämpfen auch häufig ein Problem ist, sondern da auch eben voranzugehen. Und deswegen haben wir Feminism Unlimited gegründet. Es handelt sich dabei um eine Online-Plattform, auf der wir versuchen, so Netzaktivismus wie das, was ihr macht, und im Groben und Ganzen Aktivismus von der Straße zusammenzuführen. Das bedeutet, wenn wir Veranstaltungen machen, wenn wir Redebeiträge halten, wenn wir Demonstrationen organisieren und durchführen, dann wollen wir eben diesen ganzen Aktivismus, der vielfältig irgendwie überall stattfindet, mehr dokumentieren. Das heißt eben so Audiomitschnitte machen, Fotos machen, öffentlich einladen, immer mal wieder, um eben so das Internet mehr als einen Raum zu nutzen, um den konkreten Aktivismus, der ständig stattfindet, einem größeren Publikum zugänglich zu machen, weil wir festgestellt haben, dass viele Leute eben in linke Räume erstmal gar nicht reinkommen, weil sie vielleicht noch nicht so anpolitisiert sind oder aus verschiedensten Gründen. Und dabei ist unser Ansatz, dass wir nicht versuchen, mit einer Stimme zu sprechen. Also wir wollen perspektivisch gerne, dass sehr unterschiedlich positionierte Gruppen und Einzelpersonen sich beteiligen, aber immer unter dem Namen ihrer eigenen Gruppe. Also es geht nicht darum, einen einzigen Statement-Text zusammen zu unterschreiben, sondern aus der jeweils eigenen Perspektive auf dieser Plattform die Sachen zu veröffentlichen, zur Diskussion zu stellen und dabei eben auch Debatten zu führen. Also durchaus zu sagen, an der Stelle bin ich nicht deiner Meinung, aber das in so einer solidarischen Art und Weise zu machen. Also solidarisch miteinander zu diskutieren, durchaus auch öffentlich und dabei dann auch Widersprüche, die auftreten, in einem gewissen Rahmen auszuhalten. Und sich über diese Vielfältigkeit der Stimmen auch gegenseitig Sichtbarkeit zu verschaffen, weil wir ja alle unterschiedliche Spektren ansprechen und uns sozusagen dieses Spektrum auch gerne gegenseitig zuspielen wollen. Okay, Vielen Dank. Ja, das wollen wir auch heute sozusagen, heute Abend versuchen und probieren. Meine Frage an Top Berlin. Ihr habt euch mit einer linksradikalen Mobilisierung zum 8. Mai in feministische... in feministische Kämpfe eingebracht. Was war euer Ziel und die Motivation dahinter und mit welchem Inhalt und welcher Kritik seid ihr da eigentlich dann reingegangen? Ja, okay, das ist eigentlich eine relativ umfangreiche Frage. Ich versuche mal so ein bisschen ganz kurz was zu Top Berlin zu sagen und dann, wie lange wir uns auch schon so an feministischen Kämpfen beteiligen. Das ist nämlich schon eine ganze Weile. Top Berlin ist eine Berliner Gruppe, Theorie, Organisation und Praxis. Ich selbst bin seit ein paar Jahren in der Top und würde mich selbst bezeichnen als Feministin und Kommunistin. Und wir beteiligen uns am 8. März seit 2014 immer wieder in Berlin, jedes Jahr. Haben damit einhergehend auch angefangen, innerhalb unserer eigenen Gruppe, unseren eigenen Strukturen tatsächlich uns mit Feminismus auseinanderzusetzen, mit Geschlechterverhältnissen, wie sie in der Gesellschaft vorherrschen und quasi innerhalb unserer Gruppe darüber zu diskutieren, aber tatsächlich so einen Kampf nach außen oder emanzipatorische Kämpfe einfach auch nach außen zu tragen, in Bündnisse reinzugehen, aber eben auch da, wo so die Forderungen von Bündnissen, die schon vorhanden sind, nicht ausreichen, einfach zu sagen, okay, wir wollen über bestimmte Forderungen hinausgehen. Das ist jetzt auch dieses Jahr der Fall. Wir haben eine Zeit lang auch mit dem großen Bündnis, was in Berlin jährlich zum 8. März auch auf die Straße geht und mobilisiert, in der auch Parteien wie die Linke teilnehmen, mit denen auch eigene Sachen zusammen gemacht in den Jahren, haben uns aber relativ schnell auch entschieden, dass es so ein eigenes linksradikales Bündnis braucht, weil wir über gewisse Forderungen des großen Bündnisses hinausgehen möchten. Und das wollen wir eben auch dieses Jahr tun mit anderen linksradikalen Gruppen in Berlin. Was so für uns ausschlaggebend ist, ist halt, dass wir nicht nur Abwehrkämpfe führen wollen. Klar ist Antifeminismus von rechts ein wichtiges Thema, der Rollback in Europa oder auch das, was jetzt mit dem ganzen Trump-Ding in den USA passiert. Ja, das bleibt natürlich auch nicht so spurenlos und wir finden es total wichtig, dass da eben auch Kämpfe geführt werden, auch in Deutschland und in Berlin und da viel darüber berichtet wird. Aber unser Ziel geht weit darüber hinaus. Also wir wollen nicht nur reproduktive Rechte verteidigen, sondern tatsächlich unser Ziel ist es, langfristig das Patriarchat abzuschaffen. Das hört sich erstmal so wie so eine Worthülse an, ne? Was bedeutet das eigentlich konkret? Also für uns steht fest, dass unser Feminismus antikapitalistisch ist und uns ist total klar, dass der Kapitalismus von den vorherrschenden Geschlechterrollen profitiert. Zum Beispiel von der normativen Zweigeschlechtlichkeit oder der heterosexuellen Kleinfamilie, das, was du alles auch angesprochen hast. Und aber auch ein wichtiger Teil ist diese kostenlose Reproduktionsarbeit, die geleistet wird innerhalb des Kapitalismus von Frauen. Und das ist etwas, wenn man quasi eine radikale Politik machen würde, da kann man zum Beispiel gut die Kampagne nehmen, Lohn gegen Hausarbeit, wenn man das tatsächlich auf die Spitze treiben würde und sagen würde, alle Reproduktionsarbeiten sollten bezahlt werden und nicht kostenlose Dienstleistungen sein innerhalb unserer Gesellschaft, würde das ganz schnell ein Ende des Kapitalismus bedeuten, weil es natürlich so ist, dass der Kapitalismus darauf angewiesen ist, dass diese Reproduktionsarbeit zu größten Teilen eben kostenlos oder zu ganz geringen Löhnen geleistet wird, wie oft in unserer Gesellschaft das heute ist. Genau, da arbeiten wir uns so ein bisschen dran ab mit eigenem Aufruf, eigenen Texten, einer eigenen Veranstaltung, die wir machen werden, einen Tag nach dem 8. März und ja, vielleicht erst mal soweit. Vielen Dank. Wenn man sich so zurückerinnert, von vor 2 Jahren haben Fotos und Berichte über die tapferen Kämpferinnen, kurdischen Kämpferinnen, die den IS in Kobani und Rojava zurückschlagen, eigentlich alles dominiert. Es gab viele Solidaritätsaufrufe, es gab eigene Gewand-Outfit-Kampagnen von H&M für die Kämpferinnen in Rojava. Meine Frage ist, so, was ist davon tatsächlich angekommen, wenn du das irgendwie beantworten kannst, und was ist davon geblieben? Also angekommen in Rojava oder hier? In Rojava. okay. Also vielleicht kann ich auch noch mal kurz dazu was sagen, zu den, grundsätzlich zu der Wahrnehmung, wie die tollen Kämpferinnen der YPG hier wahrgenommen wurden. Ich denke, das ist wichtig zu verstehen, dass es auch eine Strategie war, nur die Kämpferinnen darzustellen und nicht den gesellschaftlichen Aufbau, der dahinter auch steht. Also das rein, diesen ganzen Konflikt rein auf das Militärische zu reduzieren und das als ethnischen Konflikt hinzustellen und dabei dann auch noch die kurdischen Kämpferinnen zu sexualisieren. Was angekommen ist in Rojava von der Solidarität, ist leider relativ wenig. Also ich bin erst vor ein paar Monaten wiedergekommen und ich war ein Jahr dort. Und die Leute dort in Rojava, die waren eigentlich ziemlich, also die haben mich die ganze Zeit gefragt, so, sag mal, was ist denn los in Europa, warum macht ihr denn nichts? Warum unterstützt ihr uns denn nicht? Warum stellt ihr euch nicht dagegen, zum Beispiel in Deutschland, dass Angela Merkel Erdogan so stark unterstützt? Warum passiert da nichts? Was ist das denn für eine Demokratie, die ihr habt? Wenn die Leute zwar sagen, sie wollen Rojava unterstützen, aber tatsächlich dann halt nichts dabei rauskommt. Das war so eigentlich der Grundthema in Rojava. Es sind auch wenig Feministen nach Rojava gekommen. Das hat mich persönlich auch so ein bisschen gewundert. Ich habe mich gefragt, woran das denn liegt, weil es ist eine feministische Revolution, die da stattfindet, und zwar eine ziemlich weitgehende. Also da wird ein demokratisches, geschlechterbefreites System aufgebaut. Die Frauen sind überall dabei, die sind eigentlich diejenigen, die das als stärkste Kraft vorantreiben. Und es gibt, also das, was dort ankommt, sehr wenig Interesse dafür und sehr wenig Unterstützung dafür. Vielen Dank. Ich möchte mal weitergehen und eine Frage an euch alle stellen. Wie würdet ihr eine derzeitige Momentaufnahme einerseits der gesellschaftlichen Zustände und auf der anderen Seite der feministischen Kämpfe und Organisation, auch gerade im Hinblick auf die Forderung Make Feminism a Threat Again, beschreiben? Beziehungsweise auch, wenn wir jetzt hier hören, wo ist die Unterstützung eigentlich geblieben, auch mit diesem internationalen Blick? Ja, auch in Polen, wo quasi die Kämpfe oder wo Frauen wieder auf die Straße gehen, um für das Recht auf Abtreibung zu kämpfen. Ja. Wer möchte beginnen? Also ich kann anfangen. Gerne. Also ich glaube, was also an der Formulierung haben wir uns ein bisschen gestört. Also wir wollen eigentlich Feminismus nicht zu was eine Gefährdung oder sowas für die Gesellschaft, weil dass das wahrgenommen wird als sowas. Wir wollen eigentlich Feminismus, also wir sehen das als einen Kampf für die Gesellschaft. Also wir sehen das als eine Möglichkeit, eine andere Gesellschaft aufzubauen, eine alternative Gesellschaft. Wir sehen eigentlich auch die Gefahr, vielleicht könnte man ein bisschen so sagen, darin, dass man, wenn man gegen das System, also sich die ganze Zeit nur am System abarbeitet, dass man eigentlich sich weiterhin darauf bezieht. Also wie so eine Hassliebe eigentlich. Also man lässt nicht los. Also wir sagen eigentlich, wir müssen uns komplett loslösen von diesem System und ein anderes System aufbauen. Ja, ich würde vielleicht direkt daran anschließen. Ich glaube, aus unserer Perspektive habe ich auch erstmal darüber nachgedacht, Feminismus als Bedrohung. Ich glaube, für die Gesamtgesellschaft ist es auch für uns wichtig, eben einen anschlussfähigen Feminismus zu haben, was nicht bedeutet, nicht radikale Forderungen zu stellen, das auf jeden Fall nicht. Also es muss darum gehen, den Status quo in Frage zu stellen und voranzutreiben in eine emanzipatorische Richtung. Aber wir glauben schon, dass es wichtig ist, in der Art und Weise, wie wir das tun, zu versuchen, verständlich zu bleiben. Sowohl was die Begrifflichkeiten angeht, die wir verwenden, also müssen wir die ganze Zeit wirklich mit Fremdwörtern um uns werfen oder geht es vielleicht auch anders mit den Räumen, die wir uns nehmen, also muss es dann immer die linke Szene-Kneipe sein oder kann das Internet vielleicht oder auch die Uni, welche Räume können wir uns nehmen, wo wir nochmal andere Menschen erreichen als die, die sowieso immer schon da sind, und gleichzeitig würde ich sagen, Feminismus ist eine Bedrohung und soll auch eine sein, nämlich gegen die neuen Rechte, gegen den gegen all die reaktionären Strömungen, die im Moment auftauchen. Ich hatte das ja versucht am Anfang so ein bisschen zu skizzieren. Feministische Forderungen, antirassistisch-feministische Forderungen, queer-feministische Forderungen sind es, die das neue rechte Weltbild ganz fundamental in Frage stellen, weil es eben basiert auf dieser heterosexuellen Kleinfamilie, wenn wir den Neurechten das wegnehmen und wenn wir gleichzeitig auch erklären, dass indem wir ihnen das wegnehmen, wir eigentlich eben nicht die Gesellschaft bedrohen, machen wir zwei Sachen. Auf der einen Seite entziehen wir der neuen Rechten so ihrer Basis für ihr Weltbild. Und auf der anderen Seite können wir ihnen auch diese Krisenerklärung, die sie bieten, dass eben wir uns irgendwie in einer identitätspolitischen Krise befinden würden und dass wir deswegen zurück in die Hausfrauen-Ehe müssen oder so, können wir dagegen angehen und sagen, nee, so ist es nicht. Feminismus hat einen ganz anderen Schwerpunkt, nämlich eben eine befreite Gesellschaft für alle Geschlechter, unabhängig von Race, sozialer Herkunft und Ableisierung. Und ich glaube, diese Strategie ist eigentlich ganz gut, also zu sagen, ja, es ist eine Bedrohung, und zwar für die neue Rechte, aber nein, es richtet sich eben nicht gegen die Gesamtgesellschaft, sondern ja, will die irgendwo mitnehmen und Zustimmung dazu auch generieren. Wir haben ja denselben Claim sozusagen für unsere Kampagne und haben uns dazu natürlich auch viele Gedanken gemacht und wir sind der Meinung, dass Feminismus zu repolitisieren eine Bedrohung bedeutet, nämlich eine Bedrohung für den Status quo, eine Bedrohung für einen gewissen Elitenfeminismus, der schon letztendlich vorherrscht und der halt auch neoliberal vereinnahmt wird, zum Beispiel indem man sagt, okay, gleiche Teilhabe am Arbeitsmarkt, was wollt ihr mehr? Das versuchen wir zu pushen und das muss doch auch genügen. Oder wenn man sich anguckt, wie zum Beispiel auch der Staat so bestimmte feministische Themen vereinnahmt, indem man sagt, naja, wir nehmen die Vorstände, vielleicht gibt es so eine Quotenregelung, lasst uns darüber diskutieren und so weiter und so fort. Und wenn man tatsächlich politischen Protest und feministische Forderungen wirklich auf die Straße trägt, dann kann das zu einer Bedrohung werden. Und der zweite Teil, der uns dazu bewogen hat, das zu machen, und das ist sehr interessant, weil es so ein bisschen auch ein total anderer Blickwinkel, selbstverständlich ein total anderer Blickwinkel ist, als das, was du gesagt hast, ist so, wir haben uns überlegt, so feministischer Protest ist ganz oft als so bunt, vielfältig, vermittelnd wahrgenommen und auch so ein bisschen niedlich und wenn dann so der Care-Mob und so weiter macht schöne bunte Bilder und so und aber was ist denn eigentlich, unsere Forderungen sind ja nicht minder aggressiv, als wenn wir sagen, wir wollen den Kapitalismus nicht mehr zum Beispiel und wir wollen einfach nicht, dass ein feministischer Kampf irgendwie nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, weil der ist es nämlich tatsächlich. Wenn man diese Forderungen auf die Straße trägt und auch ins Private trägt und so weiter, dann ist das für die Gesellschaft, die gerade existiert und eben auch nicht nur für eine neue Rechte, sondern wirklich so für eine Gesamtgesellschaft, die kapitalistische Gesamtgesellschaft stellt das eine Bedrohung dar. Das ist so unsere Meinung. Mich immer ein bisschen beschäftigt ist, dass wir einerseits sehr, also im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele sehr spezialisierte feministische Bewegungen haben, sehr, sehr vielfältig auch in sehr guter Qualität, also wo man jetzt vor 10, 20 Jahren nicht so den Zugriff drauf gehabt hätte. Ich aber manchmal den Eindruck habe, in der eigenen Blase bewertet man das irgendwie höher, weil, also wenn ich mir dann angucke, eben Rechtspopulismus in Europa, in Deutschland, welche Positionen wieder salonfähig sind und wie sehr das auseinanderklafft. Also, dass ich schon für mich ganz oft das Gefühl habe, mit bestimmten Personen werde ich natürlich nicht diskutieren, mit bestimmten Personen oder Institutionen möchte ich nicht zusammenarbeiten. Und das eigentlich auch ein ganz interessantes Phänomen ist, also dass das nicht auf einen Nenner kommen kann, ne? Dass gerade auch eben diese rechtspopulistischen Inhalte auch davon leben natürlich, Komplexität zu reduzieren. Das passiert halt in den vielen feministischen Bewegungen einfach nicht. Da wird halt schon sehr komplex gedacht. Und da habe ich immer so das Gefühl, also wie wir jetzt zum Beispiel mit so Blog-Aktivitäten in so einer eigenen Blase tatsächlich sitzen, so ein bisschen wie in einem IT-Forum, ne, wo man dann irgendwie mit den Leuten, die sowieso schon bekehrt sind, irgendwie debattiert. Und ob wir nicht auch vielleicht genauso ein Teil dieser ganzen Strukturen sind, weil wir uns eben abwenden von dem, was da gerade passiert. Und dass eben dieses einerseits sehr spezialisierte, komplexe, sich um immer weitere kleinere Themen drehende, wie Sprache und so weiter und so fort, und dann eben dieser Backlash, der einfach kommt, der da ist und der auch natürlich mit einer ganz anderen Anschlussfähigkeit passiert, also was auch, was du gesagt hast mit eben so Nationalfeministinnen zum Beispiel oder was du auch gesagt hast, Ali Schwarzer, da kann man nicht sagen, dass die Randposition vertritt, sondern das ist das, wo viele, viele sagen, ja, das ist der richtige, gute Feminismus, der irgendwas bewegen kann und Punkt. Und dass wir im Vergleich dazu so unendlich klein sind in unserer Position, auch wenn wir jetzt hier in einer, wie ich finde, sehr großen Runde sitzen, aber dass ich dann denke, das ist halt schon auch irgendwie ja, Gegenkultur ist, die halt doch in einem sehr kleinen Raum einfach noch funktioniert. Ich möchte hier gleich ansetzen und mit diesem sich in der eigenen Blase zu befinden oftmals und über die nicht hinauszugehen, wird ja oftmals auch der Vorwurf geäußert, feministische Debatten und auch Forderungen wären viel zu abgehoben, sie wären viel zu akademisch, sie wären nicht mehr anschlussfähig für breite Teile der Gesellschaft. Netzfeministinnen wird abgesprochen, irgendwie so im Real Life, also wie du es jetzt auch gesagt hast, zu fordern, werden als Hetzfeministinnen bezeichnet von der guten Alice. Und also so summa summarum, so ein bisschen der radikale Forderungen von Studis für Studis. Und auch wenn man, also manchmal hat man das Gefühl, so es wird auch ein gewisser Teil, also da man sich ja auch nicht als Teil der Gesellschaft begreift, sozusagen wird ein gewisser Teil dann abgeschoben auf so die reformistische Frauenpolitik. Ja, also wenn wir gerade uns anschauen in Österreich, ist gerade die Debatte, ob die Mindestsicherung, die auch Asylberechtigten zusteht, sind 850 Euro um den Daumen, ob die gekürzt werden soll. Und jetzt ist das aber sind das Gelder, Transferleistungen, die vor allem Frauen, vor allem Alleinerzieherinnen betreffen. Also warum ist man da dann zu sehr schon auf einer anderen Ebene? Oder wie erklärt ihr euch das, dass es hierzu zu wenig, ich sage jetzt einfach mal, zu wenig gibt? Vielleicht ein Gedanke, den ich auch bei euren beiden Redebeiträgen schon hatte. Ich hatte eben gar nicht unbedingt das Gefühl, dass wir so einen sehr großen Dissens haben, sondern diese Frage, Feminismus als Bedrohung oder nicht als Bedrohung, vielleicht auf zwei verschiedenen Ebenen so ein bisschen stattfindet. Also inhaltlich sozusagen, ja, ist Feminismus eine Bedrohung für die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir gerade leben. Aber die Frage ist, ob wir den auch, also ob wir das als solche artikulieren wollen und sollten. Und das spielt dann wieder ganz klar damit rein, wie sind wir in der Gesamtgesellschaft sichtbar und oder in welche Kämpfe gehen wir rein oder gehen wir nicht rein. Und da ist es, glaube ich, wichtig, Forderungen nicht zu, also ich bin sehr dagegen, Forderungen zu verkürzen oder zu vereinfachen, um eben anschlussfähiger zu sein, weil dann ja das Ziel am Ende auch wirklich nicht erreicht werden kann und weniger Leute mitgenommen werden können. Aber wir so ein bisschen mehr darauf achten müssen, irgendwie, wie vermitteln wir das eigentlich, wie sprechen wir und mit wem sprechen wir. Und vielleicht ist es da auch wichtig, sich nicht zu sehr in so eine Fundamentalopposition zu begeben. Also ja, ich bin auch dafür, den Kapitalismus abzuschaffen, aber ich weiß nicht, ob es in jedem Moment sinnvoll ist, das als erste Forderung zu stellen, sondern tatsächlich zu gucken, wo sind Anschlüsse an bestehende gesellschaftliche Debatten, wo können wir da Stellung beziehen. Beispielsweise fand ich sehr gut die Initiative Hashtag Ausnahmslos, die in einer gesellschaftlichen Situation in Deutschland, wo die vermeintlich feministische Forderung, weiße Frauen müssten dagegen schwarze Sexualstraftäter geschützt werden, irgendwie super rassistisch aufgeladen worden ist. Und die Initiatoren von Hashtag Ausnahmslos da eben gesamtgesellschaftlich verständlich erstmal einen Punkt gemacht haben und gesagt haben, nee, Feminismus ist auf jeden Fall antirassistisch und das auch sehr, sehr verständlich, finde ich, in einem kurzen Statement irgendwie begründet haben und darin auch sich, also da auch wirklich reingegangen sind und so bestimmte Sachen wirklich aufgenommen sind, die gerade aktuell waren. Und ich glaube, in so eine Richtung ist es wichtig, eben weiterzuarbeiten, zu gucken, was beschäftigt die Gesamtgesellschaft gerade und inwieweit können wir da anknüpfen und wie können wir das hinkriegen, unsere Forderungen verständlich zu erklären, ohne dabei die Radikalität da notwendigerweise rauszunehmen. Aber ich denke, es ist viel eine Frage von Strategie. Was ich glaube, auch ein Grund ist dafür, dass das oft so als Blase wahrgenommen wird, ist, dass ganz viel halt über Reden funktioniert, also über Theorie und Diskussion und auch eben Kampagnen im Internet. Was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist, aber dass es halt verknüpft werden muss auch mit einer Praxis. Und das glaube ich, man sehr viel besser lernen kann, indem man gemeinsam Hindernisse überwindet, also indem man auch gemeinsam Fehler macht. In Rojava wird zum Beispiel, da stellt sich diese Frage halt nicht so sehr, da wird einfach eine Gesellschaft aufgebaut. Es gibt keine andere Alternative, als es zu tun, und da passieren auch richtig viele Fehler, ne? Und richtig viel Scheiße auch. Aber es gibt halt Mechanismen, dass man diese Fehler überwinden kann gemeinsam, dass man die reflektiert, dass man eben so eine Kritikkultur hat, dass man aber immer, also die Voraussetzung dafür ist, dass die Leute sagen, so wir zusammen, wir bauen diese neue Gesellschaft auf, wir bleiben zusammen und wir überwinden diese Fehler gemeinsam. Und ich glaube, das ist so das, was ich gemerkt habe in der feministischen Bewegung, dass das manchmal ein bisschen fehlt, dass es dann tatsächlich halt manchmal eher so ein, ja, wie du vorhin gesagt hast, ne, dass man es dann irgendwie nebenher noch macht oder so. Und ich glaube, dass das richtig schwierig ist, wenn wir weiterhin so versuchen, noch irgendwie im System zu bleiben und dann Politik irgendwie nebenher machen. Ich glaube, das kann nicht so richtig funktionieren, weil dann kommen dann auch wieder diese Schwierigkeiten, und dann werden wir älter, dann haben wir nicht mehr die Freiräume, die wir hatten, als wir an der Uni waren, und dann müssen wir uns irgendwie Geld beschaffen. Das heißt auch schon mal, dass die nicht an der Uni studiert haben, auch von Anfang an nicht dabei sind. Und es halt wirklich keine Bewegung gibt, die sich das zur Priorität macht, dieses System zu verändern. Und ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass Feminismus keine Bedrohung ist oder sowas. Ne? Natürlich ist das eine Bedrohung. Also es geht darum, das System zu verändern und abzuschaffen und ein neues dazu zu machen, dafür aufzubauen. Aber ich glaube eben, wir müssen halt wirklich aufbauen. Wir müssen halt wirklich den Leuten irgendwie die Hand geben sozusagen und mit denen gemeinsam was aufbauen. Und auch wenn wir dann uns streiten keine Ahnung, was für Hindernisse alles gibt, dann einfach zu sagen, wir machen weiter und wir lernen aus diesen Fehlern und wir machen immer weiter. Ich glaube auch, dass also diese Nische, die wir halt besetzen, also die natürlich auch nicht irgendwie vollständig irgendeinen Kampf durchführen kann, dass es trotzdem wichtig ist, dass es diese Nischen gibt, also auch mit allen Grenzen, weil ich glaube auch, dass eben solche Sachen oder auch Diskurse, die entwickelt werden, natürlich auch irgendwie in die Praxis reinfließen. Ne? Also ich glaube an dieser sehr, sehr vielfältigen, auch sehr lückenhaften feministischen Bewegung, die wir haben, wo man schon merkt, der Einfluss und also das gegenseitige Bedingung von analog und digital, das ist schon liquide irgendwie. Also ich meine, es gibt ja auch viele Netzfeministinnen, die dann auch irgendwie selber noch aktivistisch aktiv sind im analogen Raum. Der große Vorteil ist eben auch, dass Räumlichkeit aufgehoben wird, also dass man eben über viele Kilometer hinweg miteinander arbeiten kann und sich überhaupt so zusammenschließen kann durch das Netz, was vorher wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wäre. Dann wird man halt irgendwie in seiner Stadt sitzen und gar nicht wissen, wo kann ich hingehen. Und auch die Frage, müssen wir das zum Beispiel überhaupt, also, oder muss das unser Anspruch sein? Ne? Reicht das, was wir machen, nicht erstmal aus? Also wenn es noch viele, viele andere gibt und wir dann vielleicht irgendwie gebündelt, wenn wir alles zusammenlegen, was wir gemeinsam, also vielleicht auch nicht intendiert gemeinsam machen, aber was dann schon vielleicht doch irgendwie Gemeinsamkeiten erweckt, dass das natürlich dann auch Fortschritte sind, die in den letzten Jahren auf jeden Fall passiert sind, also wie auch über bestimmte Dinge gesprochen wird oder dass Alice Schwarzer nicht mehr die alleinige Herrscherin über den Feminismus ist oder so. Das sind ja schon Entwicklungen, die da sind. Und ich glaube, eben auch dieses Räumliche, also ich weiß nicht, wie in Rojava die Situation ist, also wie viele Leute das gemeinsam machen und wie man auch wirklich analog die Möglichkeit hat, zusammenzuarbeiten, das ist sowieso völlig... Also ich würde jetzt nie irgendwie Mädchenmannschaft mit der Situation oder mit den Aufbauarbeiten, feministischen Kämpfen, das wäre ja lächerlich. Aber das sind ja nochmal ganz andere Grenzen und Möglichkeiten, die ihr da vor Ort einfach beobachten könnt und die da sind. Und das, was wir machen, klar, das ist auch viel Spielerei auf jeden Fall, aber auch die hat irgendwie Effekte, die auch positiv sein können, so klein sie auch manchmal sind. Aber ich glaube, dass das schon irgendwie auch sehr, sehr fruchtbar ist und trotzdem halt in den immer wieder selben Kreisen passiert. Also ich finde schon, wenn ich mich erinnere, was ich jetzt irgendwie in der Jugend für Zugänge hatte zu Feminismus, also da war nichts, da gab es dann die Emma, Alice Schwarzer und Punkt Peng. Da denke ich, da gibt es schon irgendwie Angebote, wo man sich irgendwie drauf beziehen kann. Ich glaube aber, oder ich habe leider nicht die Hoffnung, dass das den großen gesellschaftlichen Wandel jetzt auf die Schnelle irgendwie herbeileiten wird, weil ich glaube, das, was momentan politisch in Europa passiert, da werden wir eine Weile was von haben. Ich habe da manchmal so Gefühle, wenn jetzt so Sachen wie in Polen passieren oder Römensmarsch, so, was ist das jetzt? Geht da jetzt irgendwie richtig was los? Oder ist das quasi einfach nur so eine Momentaufnahme, wo irgendwie viele Unzufriedenheiten sich gebündelt haben und dann auch eben so einen Bewegungsmoment möglich gemacht haben. Ne? Aber vielleicht mal an dieser Stelle ganz kurz, und du kannst gleich darauf antworten, auch so ein bisschen provokanter gefragt. Stimmt, also manchmal hat man schon das Gefühl, und das ist jetzt sehr provokant gefragt, dass so feministische Bewegung so 12.000 oder zig Benimmregeln irgendwie parat hat, aber mal so keinerlei Alternativen oder eine Antwort auf den Rechtsruck, der sich gerade hier international auch abspielt. Also das ist auch mein Bezug nehmend auf das, es ist gut, diese partikularen Interessen irgendwie zu haben und dann sozusagen in einem, was du gesagt hast, gebündelt, aber dass man sich nicht darin so ein Stück weit verliert, auch aus einer eigenen Ohnmacht heraus. Die Frage ist ja, ob das tatsächlich so ist. Also dieser Vorwurf, dass eben diese harsche Diskussionskultur und Exklusionskultur, die eben viele radikale feministische Projekte irgendwie haben, ob das tatsächlich die große Bedrohung ist und ob dadurch, dass irgendwie ein Einzelner, der in einem Blog nicht kommentieren kann, weil er nicht freigeschaltet wurde, dann losgeht und die AfD wählt. Ich glaube, das ist eben nicht irgendwie der Grund dann dafür. Klar ist es schon auf jeden Fall problematisch, dass eben dass, ne, wenn ich mir vorstelle, irgendwie, dass es schon viele, viele Ausschlussprinzipien gibt, auch alleine aufgrund von Bildung zum Beispiel. Also ich sehe schon dieses Problem IT-Forum, wo Leute eben sich jahrelang mit Sachen beschäftigen und wenn dann einer kommt, der wirklich das ernst meint und irgendwie dann die Frage nicht richtig stellt, da dann sofort vergrätzt wird. Ich glaube aber nicht, dass das im Prinzip ja, die Aufgabe ist, im Prinzip durch eine nette Diskussionskultur dem Rechtspopulismus entgegenzuwirken. So, also das ist so irgendwie nochmal, ich finde nochmal ein ganz anderes Thema und ich glaube auch eben, dass der Vorwurf, ja, das macht dann auch den Feminismus unattraktiv, wenn das so ist, sehe ich gar nicht. Ich finde also, wie gesagt, ne, viele, viele Projekte haben viel Zulauf, viel Traffic, viel Interesse ja, also spricht ja schon dafür, dass eben nicht alle abgeschreckt werden davon, sondern sich auch auseinandersetzen. Und die Frage ist eben, ob das leistbar ist, mit solchen Projekten eben diese gesellschaftlichen Entwicklungen von rechts und so weiter da irgendwie in Schach zu halten. Ich glaube, ja, nicht. Okay. Ich glaube, was uns ganz oft so hindert, ist so, dass es dann keine Solidarität gibt, sozusagen. Also, ne, dass dann quasi so einen sehr akademischen Feminismus gibt, der zum Beispiel auch eher an der Uni tätig ist oder um Safe Spaces kämpft und so weiter. Oder Netzaktivismus, der sich aufs Netz beschränkt. Und all diese Sachen, finde ich, sind gut und wichtig und wir sollten total aufhören zu sagen, das und das ist nicht gut. Was ich vermisse, ist die Solidarität untereinander und den Kampf gemeinsam zu führen und eben nicht nur auf einer theoretischen Ebene. Ich glaube, bei uns ist wichtig, die Analyse darf nicht zu kurz kommen und natürlich ist die dann auch teilweise akademisch und schwierig oder so. Wir bemühen uns da auf jeden Fall auch einfacher und zugänglicher zu werden, was nicht immer gelingt. Aber ich glaube, so, es gibt bestimmte Forderungen oder bestimmte Sachen, die man kritisiert aus feministischer Perspektive, wo es keine ganz einfachen Antworten gibt, wie das besser zu machen ist oder woher das kommt und so weiter. Und da braucht man natürlich so ein, ja, so ein Background, der natürlich auch irgendwie akademisch gewachsen ist. Ich finde, was zum Beispiel das jetzt in Polen gezeigt hat, dass man dann an einem so ein Thema, so einen Kristallisationspunkt schafft, wo es vorrangig Frauen schaffen, egal aus welchem Lager sie jetzt kommen, sage ich mal, zusammen auf die Straße gehen, um gegen die Einschränkung reproduktiver Rechte, die hart erkämpft worden sind, auf die Straße zu gehen und zu sagen, das geht so nicht. Und das ist was, was ich mir manchmal hier auch wünsche, dass man quasi sagt, so, wo ist jetzt diese Solidarität auf der Straße? Es geht um uns, es geht um unsere Rechte, es geht um Sachen, die uns alle betreffen, privat wie politisch. Und das ist was, was mich dann manchmal stört an diesen ganzen kleinteiligen Organisationen und wer macht was und wie und was wird wie ausschließend. Und ich habe dann meinetwegen die falsche Sprache benutzt oder was auch immer und deswegen kann ich mit dir nicht und so weiter. Wenn wir wirklich irgendetwas erreichen wollen, müssen wir das auch irgendwie gebündelt auf die Straße tragen und dafür brauchen wir uns gegenseitig. Was nicht heißt, dass es gewisse Strömungen gibt, die keinen Platz haben, weil sie eben nicht in Ordnung sind, wie zum Beispiel, wenn sie rassistisch sind. Genau, also ich glaube, das ist eine Geschichte, die nicht nur die feministische Szene angeht, sondern die linke Szene ist so allgemein eine Form von, wie gehen wir mit Kritik um, vor allem auch mit interner Kritik und was für eine Perspektive haben wir darauf. Und gerade bei einer Szene, die sich sehr ausdifferenziert aufgrund von gesellschaftlichen Positionierungen, die halt nochmal unterschiedlich sind und die bestimmte unterschiedliche Positionen zu Themen generieren, da mehr, ja, mehr so ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass Kritik erstmal was Positives ist, weil ich zum Beispiel als weiße Cis-Frau jetzt nicht von Anfang an jegliche andere Form von Erfahrung mitgedacht habe und total froh bin darüber, dass es eben Bücher gibt und Blogs und was auch immer alles, wo ich mich darüber informieren kann, was es noch für Perspektiven gibt und was sinnvoll ist, in meine Politik mit einzubauen. Und ich auch sehr froh darüber bin, wenn dann Personen auf mich zukommen und sagen, hier an der Stelle, also das hast du jetzt nicht so mitgedacht, da eher zu sagen, darüber nachzudenken, ist da was dran und inwieweit kann man das dann auch einbetten oder wo muss ich dann auch sagen, nee, da habe ich eine andere Position. Aber so ein grundsätzlich positiveres Kritikverständnis in feministischen Kreisen, in linken Kreisen, das ist was, was ich mir dann doch schon sehr wünsche. Und auch mehr so eine Perspektive auf Arbeitsteilung. Also ja, ich finde große Demonstrationen super, freue mich da drüber, wenn viele Leute gemeinsam auf die Straße gehen, zum Beispiel am 8. März oder jetzt an diesem 8. März dann international bei verschiedenen Women's Strikes. Ich finde das total toll. Gleichzeitig glaube ich, dass eben diesen kontinuierlichen Aktivismus beispielsweise im Internet braucht, um eben den gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu verschieben. Und das ist hier dieses ungreifbare Ding, was irgendwie überall so rumwabert und was man an ganz verschiedenen Stellen irgendwie beeinflussen muss und was sich eben nicht darin erschöpft, eine Demonstration zu machen, wo dann 10.000 Leute waren. Das ist total gut, aber ich glaube, es braucht eben dieses kontinuierliche in gesamtgesellschaftliche Debatten rein intervenieren, da Stellung beziehen, bestimmte Positionen überhaupt erstmal hörbar zu machen. Und das ist natürlich eine sehr kleinteilige, sehr langwierige Arbeit, die nicht immer sofort Erfolge generiert, die wir sehen können, aber die, glaube ich, langfristig gesehen total wichtig ist. Und sozusagen unser Ansatz ist da ja auch zu sagen, es gibt diese Arbeitsteilung, es gibt Feminismus auf der Straße, es gibt Leute, die machen akademische Veranstaltungen, es gibt Leute, die organisiert sich zum Beispiel bei den Migrant Strikers, also so, es gibt Menschen, die sind im Netz aktiv und das mehr zu wertschätzen und nicht so sehr gegeneinander zu sehen. Ich glaube, haben wir nicht so den Dissens hier, sondern ja, als sich ergänzend irgendwo zu begreifen. Ja, da würde ich auch komplett zustimmen, dass es das Wichtigste ist, dass wir, glaube ich, eben uns nicht zerteilen lassen. Also ein Prinzip des Patriarchats ist ja auch praktisch Teile und Herrschen. Was ich sagen wollte, noch dazu, den rechten Kräften nicht das Feld zu überlassen. Ich glaube auch, es geht darum, nicht unbedingt jetzt Einfachheit so zu begreifen, Positionen irgendwie zu kürzen oder so, sondern sie halt erklärbar zu machen und wirklich in eine Auseinandersetzung zu gehen. Also wirklich zu erklären, warum Feminismus nicht rassistisch sein kann oder was wir dem entgegensetzen. Also ich habe zum Beispiel bei den Angriffen letztes Jahr Silvester gedacht, ne? Das passiert halt, also dass es dann rassistisch verkürzt wurde, liegt ja auch daran, dass wir ein patriarchales Justizsystem haben und Frauen zum Beispiel nicht selbst darüber entscheiden können, wenn sie angegriffen werden, wie sie damit umgehen wollen. Und man könnte das eigentlich auch so erklären, zum Beispiel mit dem Justizsystem in Rojava, da wird so ein Fall nicht individualisiert bearbeitet, sondern es wird gesagt, so, das ist eine hat eine gesellschaftliche Grundlage. Das ist eine sexistische Gesellschaft. Und wenn, also wenn häusliche Gewalt passiert oder eine Vergewaltigung oder irgendwie sowas, ist die ganze Gesellschaft daran beteiligt gewesen. Und deswegen müssen wir das auch kommunal kollektiv lösen, diesen Fall. Und deswegen brauchen wir nicht so etwas wie eine Gerichtsverhandlung, sondern wir brauchen erstmal Komitees, die diesen Fall gemeinsam kollektiv bearbeiten und dann auch kollektiv Entscheidungen treffen. Und wir brauchen zum Beispiel eben auch Prävention. Also wir brauchen, in Rojava wird jetzt überall in den Kommunen werden Selbstverteidigungskommissionen aufgebaut, die sagen so, wir gehen jetzt einfach durch die Nachbarschaft und wir reden mit den Familien, mit den Leuten da, über wie sie überhaupt leben zusammen, wie sie die Geschlechterverhältnisse konkret umsetzen. Und ich glaube, eigentlich sind solche Sachen gar nicht so sehr schwierig verständlich, aber ich glaube, es fehlt halt ganz oft an konkreten Beispielen. Eine weitere, also in der Geschichte der feministischen Bewegung hat es auch immer wieder Auseinandersetzungen gegeben über die Frage, wer eigentlich das Subjekt feministischer Kämpfe ist oder sein soll und wer nicht. Wie beantwortet ihr diese Frage heute? Wir haben ja so vorab so die Fragen auch ein bisschen geschickt bekommen und das war so lustig, als ich diese Frage gelesen habe und war dann so, ja okay, soll ich da jetzt antworten, ob Männer politisches Subjekt feministischer Kämpfe sind, ja oder nein? Ich stelle hier nur die Frage. Und ich würde tatsächlich sagen, Ziel meines feministischen Kampfes ist es nicht, ist es nicht irgendwie einen Mann davon zu überzeugen, Feminist zu sein oder feministisch zu agieren oder sonst irgendwas. Aber woran mir natürlich liegt, ist, dass Menschen ihre eigenen Privilegien hinterfragen, dass Männer darüber anfangen zu denken, in was für einer beschissenen, sexistischen Gesellschaft wir leben, dass Männer mitkriegen, dass sie Teil dessen sind und so weiter. Und natürlich würde ich auch sagen, gibt es viele Männer, die davon auch negativ betroffen sein können. Ja, es ist nicht so, dass man sagen kann, es betrifft den Mann letztendlich niemals, weil es gibt eben solche Konzepte wie hegemoniale Männlichkeit und so weiter, die wirkmächtig sind, auch für Typen wirkmächtig. Aber es ist nicht mein Job letztendlich, als Feministin dafür zu sorgen, also ich sage es jetzt mal ganz platt, den Mann dafür zu bemitleiden, dass er eben auch drunter leidet. Und ich finde, diese Frage ist viel zu kurz gegriffen und sehr individuell gestellt, weil mir geht es ja um viel mehr als so um den individuellen Typen oder die individuelle Frau oder den individuellen Menschen, sondern ich möchte ja feministischen Kampf machen und möchte daran aufzeigen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Wenn ich Kritik übe an diesem Patriarchat, dann möchte ich aufzeigen, wie Gesellschaft funktioniert innerhalb von Kapitalismus, wie Patriarchat funktioniert, warum Geschlechterbilder, warum Rollenbilder eben Dinge zementieren, gegen die ich bin und so weiter. Und möchte mir nicht primär die Frage stellen, sage ich das einer Frau, sage ich das einem Mann, welcher Person sage ich das, jemand, der sich als weder noch definiert etc., sondern das sollte, also mein emanzipatorischer, feministischer Kampf sollte darüber tatsächlich hinausgehen. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, in dem Sinne zu sagen, es geht nicht so sehr darum, welche gesellschaftliche Positionierung muss ich überhaupt haben, um feministisch aktiv werden zu dürfen. Ich glaube, auf die Weise würden wir die Frage nicht beantworten und zu sagen, also man muss auf jeden Fall mindestens cis-weiblich sein, besser noch Transperson oder also sozusagen sich damit zu verfangen, möglichst viele Diskriminierungen aufzuzählen, die eine Person mehr oder weniger befähigen, feministisch aktiv zu sein. Sondern ich glaube, viel wichtiger ist es tatsächlich, die Bereitschaft zu haben, nicht nur die Bereitschaft zu haben, sondern es auch konkret umzusetzen, sich eben mit dem Patriarchat auseinanderzusetzen, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, sich mit Ableismus auseinanderzusetzen und mit Klassismus, mit diesen ganzen Ismen, die die Gesellschaft strukturieren und sich darüber Gedanken zu machen, wie die eigentlich auf uns alle wirken, welche Rolle wir darin spielen und wie wir das verändern können, wenn wir es nicht gut finden. Also ist auch natürlich eine Voraussetzung, es nicht gut zu finden. Genau, aber sozusagen diese Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und dann konkret zu handeln, ich glaube, das ist es, was eine Person, egal welcher gesellschaftlichen Stellung, dazu befähigt, feministisch aktiv zu werden und auch von uns dann feministisch angesprochen werden soll. Und genau, in dem Sinne würde ich dann auch die Frage beantworten. Ja, ich kann auch noch was dazu sagen. Ich wollte die Frage dazu benutzen, um nochmal was klarzustellen, weil ich das oft gehört habe, dass der kurdischen Frauenbewegung vorgeworfen wird, dass sie sich nur auf Cis-Frauen beziehen würden. Und ich wollte da das Konzept Identität nochmal erklären, wie das in der kurdischen Bewegung verstanden wird, zu sagen, dass jeder Mensch viele Identitäten hat und dass es notwendig ist, sich in diesen Identitäten auch zu organisieren. Und deswegen, wir schon sagen, es ist sehr notwendig, sich auch als Frauen zu organisieren, aber das ist nicht die einzige Linie oder das einzige Verhältnis, an dem man sich organisieren sollte. Und also wir sehen jetzt nicht mehr eine Frau als eine Person Frau, sondern also wenn wir sagen Frau, sondern wir sehen eine Person, die eben zur Frau gemacht wurde. Also das ist, glaube ich, klar, aber ich wollte es einfach nochmal betonen, dass das in der kurdischen Frauenbewegung auch nicht so gesehen wird, dass es darum geht, jetzt irgendwelche neuen Cis-Frauen zu stärken oder irgendwie so, sondern es geht darum halt, autonom, also das Autonome ist wirklich sehr wichtig, autonom das zu überwinden, was uns vom patriarchalen System aufgezogen wird als Identität. Also ja, wirklich eine autonome Organisierung, Frauenorganisierung zu machen, um überhaupt herauszufinden, wie wir dieses System überwinden können und dem System ein anderes System entgegenzusetzen. Okay, vielen Dank mal an das Podium und meine Fragen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, sind eigentlich eh relativ parallel verlaufen. Das heißt, ich würde jetzt das Wort an euch, liebes Publikum, weitergeben. Gibt es Fragen, gibt es Anmerkungen? Eine Person mit dem Mikrofon wird herumlaufen. Und bitte nochmal die Erinnerung dazu zu sagen, wenn ihr nicht aufgenommen werden wollt. Ja, ich würde mal anfangen. Ich habe mir relativ viel aufgeschrieben, aber ich glaube, ich müsste mir jetzt was rauspicken. Dann vielleicht, okay. Und zwar ging es ja jetzt mal ganz viel um quasi, dass teilweise gegeneinander ausgespielt werden von Feminismus, Antifeminismus und Rassismus. Nein, dass gegeneinander ausgespielt werden von Feminismus und Rassismus, teilweise eben, wie das halt immer anders gedacht werden muss. Was ich mich noch gefragt habe, weil wir auch irgendwie ein bisschen auch eine internationalere Perspektive heute geöffnet haben, wie das Podium dann aber zum Beispiel zu Feminismus und Islamkritik zum Beispiel steht. Also weil das ist ein heißes Thema, aber das wird halt gesellschaftlich, probiert man sich ja gerade mit dem Begriff auch des antimuslimischen Rassismus genau mit diesem Begriff, der in der Linken auch sehr wichtig ist, um so ein Phänomen auch zu bezeichnen, sich einfach gesellschaftliche Diskurse im deutschsprachigen Raum zu benennen und ganz klar zu sagen, nein, das ist nicht, was wir als Feminismus akzeptieren. Aber dann eben schon auch die Frage ist, was ist zum Beispiel mit Feministinnen im Iran, die einfach gegen das Kopftuch kämpfen. Und dann die Frage ist, wie da eigentlich auch Solidarität und Kampf dann gedacht wird. Okay, vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Weil dann würden wir sammeln und dann anschließend beantworten. So ein stilles Publikum. Na gut, dann würde ich vielleicht einfach mal gleich weitergeben. Was dazu sagen? Genau, also ich glaube, zum einen ist es wichtig, sich immer vor Augen zu führen, in welchem Raum sind wir gerade, über welchen Raum sprechen wir. Also mit Blick beispielsweise auf den Islam eben zu schauen, Islam ist ein super komplexes Phänomen, was vollkommen anders sich artikuliert im Iran oder in Deutschland. Und da so zum einen erstmal einen Blick für zu haben und dann ja auch so ein bisschen zu schauen, was will ich eigentlich gerade. Also für mich zum Beispiel ist es ganz wichtig, auch mit muslimischen Feministinnen in Deutschland zusammenarbeiten zu können, ohne dass ich notwendigerweise die Prämisse teilen muss, an Gott zu glauben oder nicht an Gott zu glauben. Das heißt, erstmal so aufzuzeigen, ich finde es wichtig, über diese Unterschiede hinaus die Möglichkeit zu haben, erstmal mit Blick auf andere Sachen, zum Beispiel, dass wir uns beide in Homofeindlichkeit positionieren, da zu sagen, okay, das ist kein Unterschied, der dafür sorgt, dass ich nicht mit dir zusammenarbeiten kann, wenn du mit mir gegen Homofeindlichkeit bist. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig zu schauen, was sagt eigentlich was sagen eigentlich Muslime selbst zu dieser Frage, weil es mir häufig sehr schwerfällt, mich in bestimmte Diskurse reinzudenken, von denen ich selber einfach nicht sehr viel weiß, weil ich nicht in einer muslimischen Familie aufgewachsen bin, den Koran nicht gelesen habe, nicht in muslimischen Communities bin und die Diskurse, die dort geführt werden, die Debatten, die dort geführt werden, selber einfach gar nicht kenne. Und sozusagen da erstmal ganz viele offene Fragen sind, die ich erstmal beantworten müsste oder bei denen ich mir die Frage stellen muss, kann ich die überhaupt beantworten? Und stattdessen eben eher dazu übergehen würde, genau, was gibt es da im feministisch-muslimischen Diskurs in Deutschland, der ist sehr lebendig, der wird auch sehr kontrovers diskutiert. Und ich glaube, da würde ich eher einen Schritt zurückgehen und sagen, es gibt diesen Diskurs und ich würde erstmal da schauen, was es da für Debatten gibt. Anstatt von vornherein selber da zu intervenieren, aus einer Perspektive, die häufig einfach nicht so besonders informiert daran geht. Wobei man ja schon an dieser Stelle auch dazu sagen muss, dass gerade Religionskritik immer eine tragende Säule auch der feministischen Kämpfe war. Und sozusagen die Frage ist, ob das sozusagen nicht eine generelle Kritik ermöglicht werden kann. Und auch die Frage immer dann so, welche Muslime fragt man dann? Ja? Hat man also so sozusagen aus welcher Kiste greift man dann welche raus, wo vielleicht die Antwort auch dann selber passt? Entschuldigung. Ja, ich wollte das vielleicht auch nochmal aus so einer Perspektive unserer Gruppe irgendwie beleuchten. Das ist auch was irgendwie nicht abschließend oder so diskutiert wird, aber es ist natürlich klar, dass wir eine ganz harte Religionskritik auch haben und die Ideologiekritik, die sich eben auch in der Religion, in jeglicher Religion irgendwie zeigt. Und was ich aber an dieser Frage immer interessant finde, warum kommt das immer beim Thema Feminismus gerade auf? Also warum wird da dann wieder verhandelt, ist die Muslima, die sagt, sie ist Feministin mit Kopftuch und ist emanzipiert, warum muss man sich dazu dann zu dieser Sache dezidiert äußern? Ich kann tatsächlich auch eine fundamentale Religionskritik formulieren und kann da auch mit Menschen muslimischen Glaubens drüber reden und das hart vertreten. Was ich aber nicht machen muss, ist, zum Beispiel in so einem Podium beantworten, was finde ich wie emanzipativ, ab wann ist das ein Feminismus, ab wann nicht mehr. Ich glaube, da hört es dann tatsächlich irgendwie auf. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass für mich und auch für die Gruppe, in der ich organisiert bin, es total wichtig ist, diese Religion, die auch extrem patriarchal ist, zu kritisieren tatsächlich. Vielleicht nur nicht an diesem konkreten Beispiel. Ja, also was ich auch immer wichtig finde, ist, also gerade wenn es darum geht, was du sagtest, ne, Solidarität zum Beispiel mit Frauen im Iran, die jetzt zum Beispiel das Kopftuch ablegen wollen, was ich finde, ist, dass wir beachten müssen, wenn wir im deutschsprachigen Kontext über solche Dinge reden. Wir haben auch eine Diaspora vor Ort und ich selber mache die Erfahrung, dass ich zum Beispiel meinen Cousinen, also ne, ich komme selber aus einem muslimischstämmigen Haushalt, total gerne über solche Themen rede, aber nicht mit Deutschen. Also weil es immer so durchrassifiziert ist und ich das auch nicht als empowernd empfinde. Ne? Also zu sagen, ja, meine Cousine hat das Kopftuch abgelegt und irgendwie fand sie es total gut und dann, ja, mein Kopftuch ist ja auch wirklich das Schlimmste. Und also ich finde, manche Nährböden sind überhaupt nicht geeignet für diese Diskussion. Also für mich persönlich, dass ich merke, ich habe eine Abneigung dagegen, weil wir eben auch eine Diaspora haben, die von genau diesem Rassismus betroffen ist. Und ich finde aber schon diese Frage auch nach internationaler Solidarität wichtig. Und es ist auch die Frage, wie kann man sowas machen, ohne eben Ressentiments zu bedienen oder ohne eben wie Alice Schwarzer dann eben hier die große Verschwörung und wir müssen alle muslimischen Frauen retten und und. Und ich glaube, da sind wir noch relativ weit von entfernt, das auf eine richtig gute Weise machen zu können. Also auch gerade so wie die gesellschaftliche Stimmung gerade ist. Wäre schön, wenn das irgendwann geht, aber momentan sehe ich da noch nicht so die Basis dafür. Also, und ja, ich glaube, das sind dann auch immer, in welchen Kontexten wird was wie diskutiert. Und schade ist es dann aber auch, wenn natürlich solche Kämpfe international nicht unterstützt werden können. Ich meine, es gibt ja noch viele andere, ne, saudi-arabische Frauen, die Auto fahren wollen und. Und bei manchen hat man aber das Gefühl, dass diese Kämpfe nur instrumentalisiert werden, um den eigenen Rassismus irgendwie zu belegen. Und das ist halt mega schade. Aber ja, die Lösung dafür irgendwie würde ich jetzt auch noch nicht sehen. Vielen Dank. Weitere Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum? Hi, ich habe kurz eine Frage, weil es wurde vorhin erwähnt, dass feministische Kämpfe gemeinsam stattfinden sollen und eben nicht so viel differenziert werden soll. Und da frage ich, wie das tatsächlich möglich sein kann in einem Kontext, wo doch ein postkolonialer Diskurs schon präsent ist, vor allem in normativen oder in popkulturellen Diskursen oder im Sinne von einer neoliberalisierten feministischen Bewegung, also mit Risk Management und inwiefern Frauen doch eben ihre, vor allem in Bezug auf sexualisierte Gewalt, eben ihre eigene aktive, also halt Nein sagen sollen oder so Kampagnen wie eben Just Say No, wo aber genau nicht meines Erachtens feministische Themen so aufgefasst werden, wie ich sie gern hätte. Und warum ich dann mit solchen Menschen auf die Straße gehen soll, oder was jetzt auch am 8. März gerade ganz deutlich ist mit dem FZ, mit dem Frauenzentrum und der anderen Demonstration, die extra deswegen quasi in Abgrenzung zu. Okay, ich versuche das mal kurz zu übersetzen. Weil Sie wissen ja nicht, was das FZ heißt. Also das FZ ist das Frauenzentrum in Wien, die Aktivistinnen jahrelange Kämpfe führen, die aber eine ganz strikte Muschi-Politik haben, also wo quasi was nicht irgendwie klar, also oder gerade mal so die Hose runterziehen muss, um irgendwie rein zu dürfen, also so für Cis-Frauen. Und da ist es so, dass dieses Jahr es zum ersten Mal zwei Demonstrationen gibt, also eben die traditionelle Demo vom FZ und dann auch noch eine, die eben darüber hinausgeht, eine Flit-Demo. Und ich glaube, die Frage, was du meintest, ist sozusagen so diese Kampagnen, die meinen, Frauen geht nicht in dunkle Gassen und nicht Dudes hört auf zu vergewaltigen, also wo halt sozusagen die Verantwortung für Zustände auf die Frauen selber geschoben wird und warum man mit diesen dann eigentlich auch zusammenarbeiten müsste. Habe ich das? Ja, also es geht dann noch weiter, dass eben mit einem postkolonialen Diskurs dann aber eigentlich auch wieder... Mikro. Dass in einem postfeministischen Diskurs dann auch noch heteronormative Geschlechteridentitäten als feministisch verkauft werden. Ist das verständlich oder was ich damit meine? Also ich versuche es einfach mal. ich glaube halt, dass es wichtig ist, solidarische Kritik zu äußern. Und erstmal, wenn so eine Politik auftaucht, dass Transpersonen oder Transfrauen nicht in irgendwelche Räume reingelassen werden, dann muss da auf jeden Fall erstmal Kritik passieren. Und die Frage ist, wie wird diese Kritik wann in welchem Raum geäußert? Also wie adressiere ich das? Wie versuche ich das irgendwie mit wem zu besprechen? Und ich glaube, dass es da halt tatsächlich erstmal wichtig ist, das Gespräch zu suchen und zu versuchen, das irgendwie nachzuvollziehen, warum macht ihr das, was ist eure Grundannahmen dahinter, aber auch ganz stark darauf hinzuweisen, wie ja, antifeministisch das am Ende ist, wenn Transpersonen eben ausgeschlossen werden und da eben sich in so eine, erstmal zu versuchen tatsächlich zu argumentieren in einer solidarischen Art und Weise, in einer Art und Weise von, hey, eigentlich wollen wir doch schon für alle das Patriarchat abschaffen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie das irgendwie für alle möglich sein kann. Und ich glaube aber trotzdem, dass es notwendig ist, wenn sich herauskristallisiert, dass manche Menschen, die sich als Feministin bezeichnen, aber partout auf so einer Position beharren, die ganz offensichtlich verschieden positionierte Menschen einfach ausschließt, muss man da natürlich dann auch irgendwo eine Grenze setzen und sagen, okay, das kann es natürlich nicht sein. Und da dann auch, das ist das, was ich ein bisschen meinte mit diesem Kampf auch um den Feminismusbegriff, führen zu sagen, also nee, das ist dann aber nicht, also wenn Transpersonen nicht mitgemeint sind, dann ist das kein Feminismus. Und da dann auch sozusagen aktiv ein anderes Angebot zu schaffen, in dem auch genau diese Position gesamtgesellschaftlich verständlich erklärt wird. Und ich glaube, wenn das in dieser Reihenfolge stattfindet, ist das schon eine ganz gute Strategie. Also erst irgendwo das Gespräch zu suchen, aber dann irgendwann auch zu sagen, also alles lassen wir jetzt nicht mit uns machen, weil dann ist es eben wieder super ausschließend. Ich glaube, dass es auch ein weit verbreitetes Phänomen ist, also das mit dem FZ, was ihr beschreibt. Also ich kenne genau das Gleiche auch zum Beispiel aus Bielefeld und vielen anderen Städten, wo so etablierte feministische Institutionen teilweise auch, wo ich so ein bisschen Generationenkonflikt vermute und wo ich das auch super schwer finde, dass ich habe selber mal in so einem Laden leider gearbeitet und dann auch genau aus diesen Gründen dort aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, man kann über bestimmte Dinge überhaupt nicht mit denen diskutieren, weil die eben, so was du sagtest, die Politik, also da einfach drauf beharren und die Welt nicht mehr verstehen, wenn man ihnen sagt, das geht eigentlich so nicht mehr. Und dass sich da auch ganz viel irgendwie Macht schon sammelt, also weil jetzt in Bielefeld zum Beispiel genau die feministischen Institutionen auch Gelder haben für bestimmte Projekte, seit Jahren, Jahrzehnten teilweise da schon auf ihren Stellen sitzen und immer die gleiche Politik fahren. Und wo ich so ein bisschen befürchte, dass das in vielen anderen Städten genauso ist und eben diese Debatte da auch wahrscheinlich erstmal nichts erreichen wird. Also dass sie sich bedroht fühlen und denken, jetzt kommen da irgendwelche und erzählen da irgendwas und dass da tatsächlich die Fronten so ein bisschen ja, wahrscheinlich auch verhärtet bleiben erstmal und tatsächlich dann doch die alternativen Angebote einfach gemacht werden müssen, damit eben Räume offener sind. Ich weiß auch nicht, ich glaube, dass ein Problem auch so ein bisschen Idealismus ist in der feministischen Bewegung, dass wir nicht miteinander, also dass wir denken, wir müssen Leute ausschließen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen eben, also ich habe es vorhin auch schon gesagt, wirklich miteinander reden und die Argumente austauschen und Leute überzeugen. Und, ich glaube, dass es schon wichtig ist, also dass es eigentlich nicht darum gehen sollte, irgendwie Räume zu schaffen und da bestimmte Leute auszuschließen. Ich glaube, es sollte halt darum gehen, dass man wirklich versucht, die Gesellschaft zu politisieren und wieder in Bewegung zu bringen und nicht sagen so, okay, das ist jetzt meine Stelle oder das ist jetzt mein Café oder das ist jetzt mein dies und das oder meine Politgruppe oder irgendwas. Und dass man halt vielmehr wieder versucht, das halt so nach außen zu tragen und in Kontakt zu kommen. Aber das beginnt ja da, wo du zum Beispiel mit einer Gruppe arbeitest und bestimmte Personen von denen werden in bestimmte Räume nicht reingelassen. Und dann ist es ja die aktive Entscheidung, dann gehen wir da nicht mehr hin, wenn wir da als Gruppe, wenn du als Transmann nicht in diesen Raum rein darfst, dann, oder als, ne, dann machen wir das jetzt einfach woanders. Also dass man dann auch eigentlich oft gar nicht die Wahl hat, zu sagen, wir tragen das jetzt so mit. Und ich glaube, da ist es dann wieder so, Make Feminism Afraid Again, da finde ich das dann wieder gut, also wenn so alteingesessene Vereine da merken, Mist, ne, das, was wir irgendwie seit 1990 machen, funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr, sondern die machen jetzt ihre eigenen Dinger, dann finde ich das auch mega wichtig, um so ein Gegengewicht aufzubauen und eben, da möchte ich mich auch gar nicht damit solidarisieren und sagen, ich gehe da jetzt weiter irgendwie hin und beteilige mich ehrenamtlich und arbeite damit. Dann kann man auch sagen, wir bündeln unsere Kräfte, die wir sowieso haben und wir machen das Ganze nur anders. Also als ersten Schritt erstmal und nicht diese Räume weiter zu unterstützen, also da auch wirklich ein Signal zu setzen, nö, könnt ihr gern so sehen, könnt ihr gern auch die nächsten 20 Jahre so weitermachen, aber wir sind dann einfach nicht mehr mit am Start. Also dann bin ich auch wirklich gern aktiv unsolidarisch und sage, das ist einfach nicht mein Kampf, also ne, das ist euer Wohnzimmer, kann so bleiben, aber wir machen das dann woanders. Nee, darauf habe ich auch, das meinte ich auch, dass es halt nicht darum geht, jetzt irgendwelche Räume zu schaffen, speziell die Leute ausschließen, sondern dass es eigentlich unser Ziel sein sollte, halt zu politisieren, darüber zu reden und darüber zu streiten. Ich glaube, das widerspricht sich da eh überhaupt nicht. Auf der einen Seite natürlich nicht in seinem eigenen Café zu bleiben, aber auf der anderen Seite als eine ganz klare politische rote Linie zu haben, die auch wichtig ist. die wir ja auch sehr wohl in anderen Kämpfen haben. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, hallo euch. Die Frage, die ich mir stelle, also so ein bisschen zum Hintergrund der Fragestellung, ich glaube so anschließend, was die Genossin von der Top Berlin gesagt hat, vielleicht, dass man ein bisschen mehr versucht, die Gesellschaft als Totalität zu fassen und sich die Frage zu stellen, und das ist die Frage, die ich an das Podium stellen will, also was wären denn jetzt konkrete feministische Forderungen, die Dynamiken lostreten könnten, die in eine richtige Richtung weisen, also prinzipiell über diese Gesellschaft hinaus, also im Endeffekt den Fluchtpunkt der Revolution haben, weil ich glaube, ohne sich diese Frage zu stellen und ohne über diesen nächsten konkreten Schritt zu diskutieren, ist das Veranstaltung zur kleinbürgerlichen Selbstvergewisserung, dass wir alle gute Menschen sind. Gut, konkrete Forderungen. Wer bietet mehr? Also ich hatte ja vorhin schon mal was gesagt zu dieser Kampagne Lohn gegen Hausarbeit. Also das wäre zum Beispiel was man fordern könnte, um dann einfach aufzuzeigen, dass das gar nicht funktioniert. Also, ne? Es wird einfach nicht passieren, dass das irgendwann innerhalb des Kapitalismus möglich ist. Und das würde insofern dann auch einen gewissen Rahmen sprengen. Ich finde diese ganzen Ideen von, die jetzt natürlich nur symbolisch sind und am Tag sind, diese ganzen Dinge von Strike to Repeal und so weiter, wir verweigern uns als Frauen, wir machen einfach bestimmte Sachen nicht. Würde man sich das mal radikal denken, wenn eine Masse an Frauen, an Personen das tatsächlich täte, nicht nur an einem Tag symbolisch, sondern weitergehen, sich zu verweigern, würde das auch etwas sein, was zum Beispiel ein konkretes, also darauf hinausläuft, dass die Verhältnisse so nicht aufrechtzuerhalten sind. Also nur so als zwei kleine Beispiele vielleicht. Ich würde vielleicht auch nicht unbedingt nach dem einen politischen Kristallisationspunkt suchen, der dann unsere Gesellschaft zum Wanken und zum Einstürzen bringt, weil ich glaube, dass die Gesellschaft viel zu komplex ist, um diesen einen Punkt zu finden, an dem man dann drehen oder den man dann triggern kann. Und dann geht sozusagen alles oder bricht alles los. Sondern eher so einen Ansatz vertreten zu sein, vielen wirklich nicht aufzählbaren verschiedenen feministischen Aktivitäten, die halt bereits passieren, sei es eben für die tatsächliche Straffreiheit von Abtreibung, sei es auch für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit, sei es dafür, dass endlich mehr Menschen begreifen, dass Geschlecht eben was sozial konstruiertes ist und dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und dass es nicht nur metrosexuelle Menschen gibt und so weiter und so fort. Also das ist, ich glaube, das sind einfach so viele, viele verschiedene Punkte, die die Gesellschaft Stück für Stück an ganz verschiedenen Punkten verändern und für ganz verschiedene Personen sozusagen auch anschlussfähig sind. Und ich glaube sozusagen, dass da eher die Strategie ist, zu sagen, es gibt diese vielen Punkte und man muss auch weiter mit diesen vielen Punkten gleichzeitig arbeiten und da eben langfristig und kontinuierlich, ja leider auch sehr langsam am Ende, einen gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Ich würde tatsächlich ein bisschen widersprechen in dem Sinne, dass ich vielleicht auch deine Frage so ein bisschen anders verstanden habe, weil es ist natürlich total wichtig, an feministischen Kämpfen, die im Hier und Jetzt stattfinden, teilzunehmen. Ne? Ich habe überhaupt gar kein Problem damit oder im Gegensatz, ich engagiere mich dafür, dass es eben gleiche Teilhabe auch am Arbeitsmarkt gibt. Aber bei dieser Forderung darf man eben überhaupt nicht stehen bleiben und es wäre einfach ein Irrglaube zu denken, dass diese Gesellschaft damit dann eine andere wäre, weil das ist sie nicht oder wird sie dadurch nicht. Genauso wie wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie Kampagnen gegen sexualisierte Gewalt unterstützen und so weiter, aber solange es Patriarchat gibt, wird es das Problem von häuslicher Gewalt und so weiter geben und es wird nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es eigentlich bekommen müsste. Und ich glaube, da sind dann vielleicht so, wo ich sage, ja, diese Forderungen sind wichtig und gut, und wir sollten uns alle da dran mit engagieren, daran teilhaben, aber es ist trotzdem gut, auch mal so ein bisschen darüber hinaus zu denken, was könnte denn eigentlich passieren, wenn wir irgendwas denken, jenseits von Geschlechterrollen, jenseits von Patriarchat? Was kann denn da passieren? Irgendwie die Linke traut sich ganz oft nicht, solche Dinge auszusprechen, irgendwie zu sagen, irgendwas zu antizipieren, was über bestehende Verhältnisse und Verbesserungen dieser Verhältnisse hinausgehen kann. Und ich finde, wir müssen da wieder mutig werden, gerade eben, wenn wir diesen Rollback irgendwie uns angucken, weil die Rechten sind da ganz gut drin, uns zu zeigen, was sie denn gerne in ihrer ganz geänderten Gesellschaft haben wollen. Warum sollte ich das nicht machen? So. Also auch so ein bisschen der Aufruf zur Utopie oder... Ja. Mhm. Gut, ich sehe da hinten, damit darf ich noch eine Frage. Ja, ganz kurz. Was, wie bitte? Du wolltest noch was sagen. Ich nicht. Ach, du? Ich dachte, du willst. Möchtest du dazu was sagen? Ja, genau, ja. Ich wollte da direkt dran anschließen. Also ich glaube eher, dass wenn wir Forderungen stellen an ein System, was wir nicht wollen, dass das eher so eine bürgerliche Haltung ist, dass es darum geht, eigentlich, dass wir eben, wie du gesagt hast, Utopien finden und dass wir Vorschläge machen. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich finde, dass die Linke oder die feministische Bewegung auch sich auseinandersetzen müsste mit dem Vorschlag, den auch Öcalan gemacht hat. Also der demokratische Konföderalismus ist eben so eine Utopie, beziehungsweise eher der Weg dorthin. Also wie kommt man zu einer befreiten Gesellschaft? Also wir können nicht davon ausgehen, dass wir das sofort umsetzen können, weil wir sind hier sozialisiert in einem unterdrückerischen System. Das hat auch einen Einfluss auf unsere Persönlichkeit. Aber wie schaffen wir das, dass wir uns so organisieren, dass wir uns nicht mehr auf den Staat verlassen, dass wir uns nicht mehr in unseren Beziehungen verrennen zum Beispiel. Also ich würde die Forderungen, glaube ich, eher an die revolutionären Kräfte stellen und nicht an das existierende System. Und ich würde da jetzt gerade fordern, dass wir tatsächlich uns gemeinsam an den Kämpfen beteiligen. Ich finde es gerade super wichtig, dass Solidarität auch gezeigt wird mit Rojava und mit Schenga. Ich weiß nicht, ob ihr mitgekriegt habt, dass da jetzt gestern Schenga wieder angegriffen wurde. Diesmal nicht von IS, sondern von den Peschmerga. Das ist einfach, das geht einfach nicht, da müssen wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich würde auch fordern wollen, dass sich die Linke wirklich auseinandersetzt mit der kurdischen Bewegung, die so einen Vorschlag macht und die sehr verkürzt immer dargestellt wird, und ohne dass irgendwie mal die Theorie dazu gelesen wird. Wir lesen eigentlich immer so viel Theorie, aber wieso lesen wir nicht das, was aus dem Nahen Osten kommt? Also hier auch die Forderung, mehr Öcalan zu lesen. Ein kurzer Kommentar. Die Gesellschaft ist zu komplex, um sie zu verstehen. Das ist Friedrich August von Hayek im O-Ton. Also wirklich, im nahezu O-Ton. Vielen Dank. Gut, wenn ich nicht mehr die Hände, die Massen sehe. Oh, verdammt. Entschuldigung, ich muss nochmal auf die Religions- bzw. Islamkritik zurückkommen. Weil was vom Podium gekommen ist, mich so unbefriedigt zurückgelassen hat. Erstmal so dieses Ding, wenn man über Feminismus spricht, warum muss man sich dann auch mit Religion beschäftigen oder warum wird das immer viel da auch reingetragen? Ich würde sagen, dass es irgendwie ganz klar, dass Religion und Patriarchat einfach so sind, wenn es irgendwie um die Unterdrückung der Frau geht, um die Kontrolle des Körpers, gerade des weiblichen Körpers. Also ich finde, dass die Beschäftigung damit ist irgendwo schon aufgelegt auf jeden Fall, oder also angelegt darin, in jedem Fall. Und es kam so ein bisschen, ja, über den Islam sprechen, aber das ist schwierig, weil Rassismus, oder das ist aber schwierig, weil, ja, ich habe den Koran nicht gelesen oder ich kenne mich da nicht so aus und es sind andere Leute vielleicht gesellschaftlich anders positioniert und so. Und ich finde das, also ich finde das eine ganz schwierige und ganz zu kritisierende Herangehensweise an diese Sache, weil gerade auch wenn irgendwo so die Frage ist, was machen die Rechten gut, so, also da ging es jetzt um Utopie, aber ich würde das genau da umlegen, so, also die Rechten haben da ganz, ganz viele Antworten und sind ganz stark auf diesem Feld und sagen, der liegt auch viel an dem Erfolg, und nicht zuletzt, weil wir als Linke dieses Feld völlig so, also das Feld der Religionskritik, Islamkritik völlig der Rechten überlassen haben. Also da geht es jetzt nicht darum, dass auf dieselbe Art und Weise zu beackern, aber das einfach auszulassen und zu sagen, das ist schwierig, reden wir lieber nicht darüber. Also das hat, glaube ich, desaströse Folgen. Ja, also ich würde mir dann halt wünschen, wenn es eben um Islamkritik geht, also ich sehe im Prinzip die Grundlage sehr oft nicht und ich sehe aber auch meine Verantwortung darin, das zu schaffen. Also diese Grundlage zu schaffen, dass ich das dann irgendwie mit irgendwie Aufklärungsarbeit und. Und solange ich das nicht habe, also ich habe das in bestimmten Räumen, wo ich das Gefühl habe, okay, da kann man über bestimmte Sachen sprechen, aber es gibt auch eben unendlich viele andere Räume, wo ich das Gefühl habe, es ist halt wirklich nur ein Instrumentarium. Also auch die ständigen Sachen, die muslimische Frau muss befreit werden vom Mann, muss irgendwie das Kopftuch ablegen, weil das ist irgendwie zwanghaft und dies, das, jenes. Und es tut mir leid, dass ich dir da nichts anderes sagen kann, aber ich würde dann diese Verantwortung auch zurückgeben, dass die Linke dann, wenn das so ihr Herz so sehr daran hängt, auch wirklich solidarisch tatsächlich eben diese Felder auch eben bearbeitet, sich auch wirklich umguckt, was passiert in bestimmten Ländern, sich da auch vernetzt. Wir haben das Internet, wir haben die Möglichkeiten und nicht immer diesen Stellvertreter sprechen für irgendwelche Probleme, die man da irgendwie erkennt und darüber muss man jetzt mal reden. Also ich habe ganz oft das Gefühl, das ist nicht ehrlich gemeint und da habe ich dann auch überhaupt gar keine Lust, mich damit zu befassen. Und das wäre dann im Prinzip ein Auftrag, der zurückgegeben werden müsste, auch an, ich sage mal, wirklich so christlich-weiße Zusammenräume, also nicht christlich in dem Sinne, aber halt christlich geprägte Räume, die dann auch, linke Räume, die dann auch gucken müssten, okay, haben wir hier überhaupt irgendwie eine vernünftige Grundlage, um eben diese Arten von Diskussionen zu führen? Und die sehe ich tatsächlich ganz oft nicht. So. Und das heißt nicht, dass diese Debatten gar nicht stattfinden. Also muslimische Feministinnen besprechen das, und dann ist immer die Frage, können wir das irgendwie nach außen tragen, können wir das nach außen kommunizieren? Und dann ist es immer egal, wie genau man das macht. Da wird wieder jedes Fitzelchen verdreht und es heißt ja, ach ja, ne, die Muslime und so. Also diese Pauschalisierungsgefahr ist einfach da und da verstehe ich auch viele andere, die überhaupt gar keine Lust haben, eben diese Debatte zu führen. Also oder sich dem auch auszusetzen, weil es ist ein sich aussetzen des Ganzen. Und da müsste dann im Prinzip tatsächlich, sag ich mal, weiße Linke auch überlegen, wie sie eben diese Kritik auch wirklich ehrlich, sag ich mal, bearbeiten möchte. Und auch diese Frage, wo ich mich mal frage, warum immer Islamkritik? Also warum wird das immer wieder herbeigezogen? Wenn man mal guckt, irgendwie, wir haben ja auch andere problematische Bewegungen. Also ne, das finde ich auch schon fast, ich will jetzt nicht sagen verdächtig, aber das nervt irgendwann auch. Ne? Also für dich vielleicht der Auftrag, sehr gerne, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber ne? Es ist einfach mein Empfinden. Mir machen diese Debatten schon lange keinen Spaß mehr und ich sehe da auch irgendwie im Moment immer noch keine Grundlage, irgendwie da auf einen grünen Zweig zu kommen mit irgendjemandem. Ich will noch mal was dazu sagen. Also ich bin tatsächlich, und ich hatte das vorhin auch angedeutet, vielleicht ist das gar nicht so rübergekommen, aber dann vielleicht noch mal irgendwie sehr deutlich ist. Also für mich steht ganz klar so Religion. Wichtig und ich würde das eben nicht nur als Islamkritik labeln. Natürlich muss man sich mit Phänomenen wie dem IS und so weiter beschäftigen, sehe ich total. Oder auch mit Erstarken von irgendwie bestimmten Glaubensrichtungen, aber da kann man genauso irgendwie den krassen evangelikalen Fundamentalismus in Amerika nennen, als etwas, das die Frau massivst unterdrückt, Frauen massivst unterdrückt und das quasi so beinahe kommentarlos irgendwie hingenommen wird, plus dass da noch ein ganz merkwürdiger Mix ist mit so neoliberalen Verquickungen und wo jetzt teilweise auch eigentlich so ein ganzer Regierungsapparat dran hängt, der institutionalisiert ist und wo ganz viele Dinge irgendwie schlecht laufen. Und nochmal zu deiner recht polarisierenden Aussage, ne, dass ja, für mich ist der Islamismus und der Ausbruch auch eine patriarchale Religion, keine Frage, sind aber andere Religionen auch total. Und dann ist dann meine Frage, warum wir hier auf einem Podium, wo wir über Feminismus reden und so weiter, das dann automatisch mitverhandelt werden muss. Das war so vorhin mein. Und noch eine letzte Bemerkung zu deinem, da geschieht ganz viel Normierung von weiblichen Körpern. Also ich weiß nicht, in der westlichen Gesellschaft existiert so viel krasse Normierung von weiblichen Körpern. Wir müssen jung sein, wir müssen schön sein. Alles ist definiert, was irgendwie toll aussehen muss, angefangen von der Wade zum Schlüsselbein zum sonst irgendwas. Und das nennt man dann keine Körpernormierung, finde ich tatsächlich total schwierig. Okay, wir sind ja hier bei den Linken und da darf ja auch die Moderation was sagen. Also es tut mir leid, sonst glaube ich, muss ich Magengeschwüre bekommen. Also eben gerade, dass diese Frage aufgeworfen wurde, zeigt ja, dass es Thema ist, dass es Menschen beschäftigt, dass es Feministinnen beschäftigt, ja, wie umzugehen damit. Denn man kommt nicht drum herum, ja, dass gerade die Faschisten sich dieses Themas annehmen, Kampagnen machen, wo sie sagen, zu schön für die Burka. Das heißt, wir dürfen es uns nicht so einfach machen und zu sagen, ach, warum geht es denn da jetzt um den Islam? Na, da werde ich schon ein bisschen, sondern es trifft und es hat, gerade auch, wenn man sich anschaut, was vor einem Jahr in Köln passiert ist, was ganz nicht anderes war als in der Berichterstattung eine Ethnisierung von sexualisierter Gewalt, was nichts mit der Thematik zu tun hatte. Aber gerade da, dass es dann verschoben wird, ist das Problem. Und wenn man dann zum Beispiel Demonstrationen organisiert, ja, wo man Organisationen, muslimische Organisationen eingeht, und dann ist da plötzlich eine Person von den Muslimbrüdern, ja, und in meinem Nein, alle mit Kopftuch sind meine Genossinnen und machen dieselben Kämpfe, wird das einfach nicht gesehen und das ist die große Gefahr dahinter. Und natürlich haben wir den Islamischen Staat als die totale Übertreibung von allem, aber wir dürfen da auch nicht hineinfallen und sagen, das, was alles andere damit transportiert wird, tangiert uns nicht. Und darauf zu antworten, im Westen ist es viel, viel ärger. Also wenn wir wirklich in einer Diskussion so weit gehen wollen und zu sagen, ja klar gibt es eine Normierung, aber schau dir mal die Normierung im Westen an, die sind urorg. Also ich finde, da dürfen wir, nur weil wir Angst haben, und das merke ich bei mir auch, ja, und ich bin eine, die als Muslima gelesen wird, ja, wenn wir Angst haben vor der Komplexität dieses Themas und uns deswegen dem nicht annehmen, das ist das große Problem, sondern wir müssen uns auch drüber wagen, ja, ohne gegenseitige Anschuldigungen oder zu sagen, im Westen ist es urorg oder viel ärger. Sorry. Gerade so ein bisschen daran ist, dass gesagt wird, schaut, die Rechten besetzen das Thema und deswegen müssen wir dieses Thema jetzt gerade besetzen, weil ich nochmal irgendwie hinterfragen würde, warum die Rechten eigentlich so viel über den Islam reden. Und das tun sie nicht, weil sie tatsächlich glauben, dass im Islam irgendwelche Frauen oder FLTI-Rechte eingeschränkt werden, für die sie ja eigentlich einstehen. Also Rechte kritisieren den Islam ganz sicherlich nicht aus einer Position, die für uns als linke antirassistische Feministin in irgendeiner Weise eine Basis sein kann, sondern Rechte machen das aus einer ganz klaren rassistischen Agenda und aus nichts anderem. Und deswegen finde ich das halt gefährlich zu sagen, ja schaut, die Rechten haben da aber ein Thema aufgemacht, das für viele Leute interessiert und deswegen müssen wir da jetzt auch drüber reden. Sondern ganz im Gegenteil, wir müssen uns überlegen, ja, es gibt super viel Islamfeindlichkeit aktuell in Europa und das ist ein super komplexes Thema und ich würde eher einfach daran appellieren, zu schauen, was weiß ich eigentlich, also was weiß ich über den Gegenstand, über den ich da gerade rede und welche Debatten gibt es eben in muslimisch-feministischen Diskursen schon, was wird da eigentlich gerade diskutiert? Da gibt es sehr kontroverse Diskussionen von Leuten, die sich halt super gut mit diesem Thema auskennen. Und die Frage ist, kenne ich mich wirklich so gut mit eben diesen Debatten aus, um da qualifiziert eine Meinung zu haben zu können? Oder sage ich, okay, es ist ein Thema, was gerade gesamtgesellschaftlich viel diskutiert wird und ja, wenn wir eine Veranstaltung machen, mit muslimischen oder mit VertreterInnen muslimischer Communities, dann sollten wir sehr darauf achten, wen wir da einladen, so wie das bei ungefähr jeder Gruppe ist, die man sich aussucht, einzuladen oder nicht einzuladen. Aber da eben nicht voreilig irgendwo Positionen beziehen zu wollen gegen irgendeinen vermeintlichen Islam, der allgemein so wäre, sondern da ganz klar in die in die innermuslimischen Diskurse eben reinzugehen, was passiert da eigentlich, wie vielschichtig ist das eigentlich, wer kann dazu was sagen und wer kann da eben auch nichts zu sagen. Und da, also sozusagen die Perspektive finde ich da ganz wichtig. Okay, vielen lieben Dank. Es ist extrem wichtig, ich schätze nicht, Dankeschön. Das war jetzt ein bisschen zu gemein, als ich sagen wollte, immer an Betracht der schon vorangeritten, also das war jetzt wirklich ein Front, der keiner sein sollte. Vielen lieben Dank für das Podium, für eure Bereitschaft mit uns hier zu diskutieren heute Abend, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank an das Publikum, dass ihr heute gekommen seid. Wir sehen uns wieder hoffentlich am 7. März bei der Demo und bis dahin habt einen schönen Abend und vielen Dank fürs Kommen.